Morning, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So here is what Paul is telling them. Paulus sagt ihnen also Folgendes. Do you think you're celebrating the Lord's Supper just because you're eating together and drinking wine and eating bread? Ihr denkt, ihr feiert das Abendmahl nur, weil ihr zusammen esst und Wein trinkt und Brot esst. But that's not properly. Aber das ist nicht richtig. Because you have divisions, some are more important than others. Denn ihr habt Spaltungen, einige Personen sind wichtiger als andere. So look what he's telling them in the next verse. Schau, was ihnen im nächsten Vers sagt. Don't you all have homes where you can eat and drink? Vers 22. Habt ihr nicht alle ein Zuhause, wo ihr essen und trinken könnt? You see, Paul is not saying it was wrong to eat so much and drink. Paulus sagt damit nicht, dass es falsch ist, so viel zu essen und zu trinken. To get drunk, of course, that's wrong. Natürlich ist es falsch, sich zu betrinken. But the eating and the drinking wasn't the problem. Aber das Essen und Trinken war nicht das Problem. The problem when they got together, some ate and others were ignored. That was the problem. Das Problem war, dass die einen aßen und die anderen ignoriert wurden, wenn sie zusammenkamen. So they built these groups within the Christian community. Sie bildeten diese Gruppen innerhalb der christlichen Gemeinschaft. So basically what he said is, look, if you want to eat and drink, stay at home if you don't share it with your brothers and sisters. Im Grunde genommen sagt Folgendes: Wenn ihr essen und trinken wollt, dann bleibt zu Hause, wenn ihr es nicht mit euren Brüdern und Schwestern teilt. Look what he says. Schau, was sagt. Don't you realize that you are showing a superior attitude by humiliating those who have nothing? Erkennt ihr nicht, dass ihr eine überlegene Haltung an den Tag legt, indem ihr diejenigen demütigt, die nichts haben? I tell you, this is something I've hated since I was a very young man. Ich habe das schon als junger Mann gehasst. This superior attitude within the church. Diese Haltung der Überheblichkeit in der Gemeinde. Look, here's what Paul said. Paulus sagt hier, you are humiliating others if you eat and there is somebody who doesn't have and you don't share. Ihr demütigt andere, wenn ihr esst und es jemanden gibt, der nichts hat und ihr nicht mit ihm teilt. I remember one time a pastor talked to me. Ich erinnere mich, als ein Pastor mit mir sprach. And he said to me, I was at the house of this businessman. Er sagte, ich war im Haus dieses Geschäftsmannes. And he opened a bottle of wine that costs 18,000 reais. Und öffnete eine Flasche Wein, die 18,000 reais kostet. That's about 3,500 euros. Das sind etwa 3,500 euros. And when he opened the bottle, und als die Flasche öffnete, and this pastor told me that. Dieser Pastor erzählte mir das so. He said, I told him, we should open a bottle like this and invite the prophet Reinhard. Sagte wir sollten eine solche Flasche Wein öffnen und den Propheten Reinhard einladen. He enjoys good wine. Genießt guten Wein. I said, it's better not to invite me. Ich sagte, es ist besser, mich nicht einzuladen. Because I would offend that man. Weil ich diesen Geschäftsmann beleidigen würde. Because I would not touch it, and if I would touch it, I would pour it out. Denn ich würde den Wein nicht anfassen, und wenn ich ihn anfassen würde, würde ich ihn ausschütten. And the man was very, very shocked and upset. Der Pastor war zutiefst schockiert und verärgert. And here is what I said. Ich sagte Folgendes. In this church, right here, we were talking in the church building. In dieser Gemeinde hier, wir unterhielten uns im Gemeindegebäude. After a Sunday morning meeting. Nach einer Sonntagmorgenversammlung. I said, here in this building, there are people who don't know how to feed the kids next week. Ich sagte, hier in diesem Gebäude gibt es Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder nächste Woche ernähren sollen. And you really think I will drink a wine for 3,500 euros? Never. Und du denkst wirklich, ich würde einen Wein für 3,500 Euro trinken? Niemals. Now, would I have a problem drinking a wine that expensive? Habe ich ein Problem damit, einen so teuren Wein zu trinken? If somebody offers it me, no. Wenn ihn mir jemand anbietet, nein. As long as everybody else in this church community is also looked after. Solange alle anderen in dieser Gemeinde auch versorgt sind. You see, the problem was not eating and drinking. The problem was humiliating those who had nothing. Das Problem war nicht das Essen und Trinken. Das Problem war, dass sie diejenigen erniedrigten, die nichts hatten. How did they humiliate him? Wie haben diese Leute sie gedemütigt? By them enjoying all of their prosperity and wealth and not sharing it with brothers of the same Christian community. Indem sie ihren ganzen Wohlstand und Reichtum genossen und ihn nicht mit den Geschwistern der gleichen christlichen Gemeinschaft teilten. And then drinking wine and eating bread and say, Hey, we remember the new covenant. Dann tranken sie Wein und aßen Brot und sagten, hey, wir denken an den neuen Bund. Paul confronted his attitude. Paulus konfrontierte diese Haltung. Look at the next sentence he made. Schau dir den nächsten Satz an. Are you trying to show contempt for God's beloved church? Versucht ihr Gottes geliebte Gemeinde zu verachten? In another version it says, are you trying to show contempt for the body of Christ? In einer anderen Version heißt es, versucht ihr den Leib Christi zu verachten? Paul is saying you are literally showing contempt for the body of Christ if you treat the members of the body like that. Paulus sagt also, du zeigst buchstäblich Verachtung für den Leib Christi, wenn du die Glieder des Leibes so behandelst. In the Greek, the word is actually ecclesia. Im Griechischen lautet das Wort eigentlich Ekklesia. So Paul is saying, every time you ignore your brother in need, you are showing contempt to the church. Paulus sagt damit, jedes Mal, wenn du deinen bedürftigen Bruder ignorierst, verachtest du die Gemeinde. And I love that he says God's beloved church. Und ich liebe, dass er sagt, Gottes geliebte Gemeinde. The Lord loves every single member of his body. Der Herr liebt jedes einzelne Glied seines Leibes. And the moment we act like this towards any other member, sobald wir uns einem anderen Mitglied gegenüber so verhalten, we are literally despising the precious body of Jesus Christ. Verachten wir buchstäblich den kostbaren Leib Jesu Christi. It's very interesting, the word that Paul uses here in the Passion to show contempt. Es ist sehr interessant, hier in der Passion-Übersetzung benutzt Paulus das Wort Verachtung zeigen. In the original Greek it says to dishonor. Im griechischen Original heißt es entehren. So Paul is saying, you drink wine, you eat bread, you celebrate Jesus. Paulus sagt also, ihr trinkt Wein, ihr esst Brot, ihr feiert Jesus. And at the same time you're dishonoring the very body of Jesus. Und gleichzeitig entehrt ihr den Leib Jesu. Let me ask you a question. Eine Frage. Let's imagine I come to your house. Stell dir vor, ich komme zu dir nach Hause. You are a person that I really love and respect. Du bist eine Person, die ich wirklich liebe und respektiere. And then when I come to your house, wenn ich dann zu dir nach Hause komme, I treat your children very dishonoring. Behandle ich deine Kinder sehr respektlos. How do you feel? Wie fühlst du dich? I tell you what, if you are any person with common sense, ich sage dir was, wenn du eine Person mit gesundem Menschenverstand bist, you will not care how honoring I was to you. Ist es dir egal, wie respektvoll ich mit dir umgehe? Because the moment I dishonor your kids, it hurts you deeply. Denn sobald ich deine Kinder respektlos behandle, tut es dir zutiefst weh. What do you think how God feels? Was meinst du, wie Gott sich fühlt? They dishonored the children of God and thought they honored God by celebrating communion. Die Korinther haben die Kinder Gottes nicht geehrt und dachten, sie würden Gott ehren, indem sie das Abendmahl feierten. Isn't that much of the religious garbage we experience today too? Ist das nicht auch ein Großteil des religiösen Mülls, den wir heute erleben? It's time for it to change. Es ist Zeit, dies zu ändern. See you tomorrow. Bis morgen.